herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakten. Zuhörer der Biografie mit und von Christoph Avignon. Geil für den Anfang, also naja, was will man mehr? Auf jeden Fall Gemütlichkeit. Ich melde mich wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie mit und von The Wizard of Avignon, natürlich. Und was habe ich zu berichten? Also erstmal herzlich willkommen nach einer super langen und großen Pause und ich habe so einiges zu berichten. Dazu komme ich aber gleich. So, meine Ausstellung ist zu Ende. Naja, wie ihr gemerkt habt, habe ich eine kleine Pause gemacht, denn ich wollte irgendwie eine Musik im Hintergrund haben und ich habe mir Juliette drauf gemacht. Das ist quasi meine Lieblingssängerin aus Frankreich. Sehr geile Texte, also man muss leider Französisch können, denn sie singt ja im Französischen. Aber wie auch immer, also das geht jetzt im Hintergrund. Also auch wenn ihr das runterladet, habt ihr das Lied nicht wirklich. Also mache ich mich auch nicht wirklich strafbar, denke ich zumindest. Wenn ja, bitte darauf aufmerksam machen, dann lösche ich das Ganze ja sofort wieder natürlich. Naja, auf jeden Fall, was ist passiert? Ich hatte eine Ausstellung, darüber habe ich ja gesprochen. Ich habe immer noch nicht die Fotos hochgeladen, denn ich habe ja einen Verein, und zwar den Verein für Kultur und historisches Erbe von Bosnien und Herzegowina, also für die Protection. Und wir hatten eine offizielle Präsentation mit einer Verkaufsausstellung. Wir haben sogar Werke verkauft. Ich bin super erstaunt. Danach wollte ich mich ausruhen, aber das ging nicht, denn ich wurde gestern wurde ich zu einem Empfang eingeladen. Und zwar hat Österreich und Tschechien den Nationalfeiertag gefeiert und der Botschafter von Österreich hier in Bosnien und der Botschafter von Tschechien haben einen Empfang gegeben, einen super riesigen Empfang. Ich war glücklich, eingeladen worden zu sein. Und es waren über 1500 Leute da in einem Raum, wo circa 800 Leute reinpassen, also auf 3 Etagen verteilt. Es war richtig eng. Ich habe so viele Leute gesehen. Ich habe aber auch sehr gute Leute kennengelernt. Wenn ich sage gute Leute, meine ich nützliche Leute für unser Projekt mit der Association und sowas. Also ich hoffe, dass diese Musik im Hintergrund nicht zu laut ist. Ich weiß nicht mal, ob ihr sie hören könnt, aber ich denke schon. Naja, kleine Trinkpause. Gut, also das geht heute noch online. Gut, mein neues Wort, um es zu wiederholen, ist gut. Früher war es ja naja oder also, wie auch immer, oder was weiß ich. Hauptsache man hat so Wörter, um sie zu wiederholen. Das machen wir ja vor Wissen, also wir nicht professionelle Podcast-Maker, die das Podcast machen, nicht wirklich überdenken, sondern einfach auf Record schalten und dann einfach das Ganze in den Äther stellen. Also Entschuldigung, wenn es jemandem nicht gefällt. Denn ich mache das ja eigentlich mehr für mich und für die 3-4 Leute, die mir Feedback geben, als für, was weiß ich, wofür auch immer. Naja, also dieser Empfang war sehr geil, sehr nützlich für unsere Association, also Verein. Meine Ausstellung, super verlaufen, habe ich ja darüber erzählt. Die Presentation, also die Präsentation von unserem Verein war super. Also ich, okay, kurz eine Pause. Ich will euch was vorstellen. Das ist mein Lieblingsteil von Juliette und meinem Lieblingslied. Das war also mein Lieblingsteil von Juliette. Worüber habe ich gesprochen? Genau, über die Presentation. Und während ich darüber rede, schaue ich mir die ganzen Gruppen an, die ich so mag, die ich eigentlich im Hintergrund hören möchte, während ich hier zu euch spreche. Naja, also die Presentation lief ziemlich gut. Wir hatten ungefähr 70 Leute, die da waren, was eigentlich super ist für so einen ganz kleinen Verein, der gerade mal ein paar Monate existiert. Wir hatten auch sehr gute Sponsoren. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Fleisch gesehen. Also wir essen immer noch das Fleisch, das da übergeblieben ist vom letzten Freitag. Ich weiß nicht, ob das gut ist, also so gut zu sagen, aber auf jeden Fall die Sponsoren waren wirklich geil. Naja, also Präsentation war gut, der Empfang gestern Abend war sehr gut, meine Ausstellung war sehr gut. Ich dachte, ich mache jetzt erstmal Ferien ein paar Wochen, das geht aber nicht, denn nächste Woche, beziehungsweise in ein paar Tagen, fängt das Jazzfest hier in Sarajevo an, also das Festival der Jazzmusik. Und ich habe heute gleich mal mit meiner Knuddelschmusi Karten gekauft für so viele Vorstellungen, die ich teilweise ich sehen wollte, teilweise sie. Also insgesamt sehen wir mehr oder weniger das Dreifache, das wir sehen wollten. Und naja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Auf jeden Fall, ich versuche jetzt mal, also ihr könnt diese Klicks hören, denn ich sitze gerade vor meinem uralten PC, denn mein MacBook ist in meiner Tasche, ich habe keine Lust, ihn noch rauszuholen. Und ich würde euch gerne vorstellen, das, was wir hören wollen und wo, also wofür wir das meiste Geld bezahlt haben, wenn man das so sagen kann. Und die Gruppe ist eigentlich so eine ganz seltsame Jazzgruppe, die heißen Merkan Dede Tribal Quartett. Also die Leute im Office, also im Box-Office, die uns die Tickets verkauft haben, also ich hoffe, ihr könnt mich hören, denn die Musik ist schon ziemlich laut. Naja, also die Leute, die uns die Tickets verkauft haben, die meinten, das heißt Merkan Dede, wie auch immer, auf jeden Fall, also es wird Merkan Dede geschrieben. Und ich werde jetzt mal was vom YouTube rausholen, um es euch zu spielen natürlich. Und das ist von ihrem letzten Album. Und ich hoffe, das wird euch gefallen. Also das gehe ich in knapp einer Woche hören. So ein bisschen mehr. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Also ich spiele das vom YouTube, jeder kann es auf YouTube finden, das heißt Merkan Dede Tutsak. Und ich verbleibe mit einem Servus. Ich hoffe, die Folge, also diese ganz komische Folge mit so vielen Musiktönen überall, hat euch trotzdem gefallen und viel Spaß mit Hören, naja, wie auch immer. Euer Ruben Vagabund. Übrigens, diese Musikrichtung wird als Elektro-Jazz oder so gehandelt. Also viel Spaß beim Elektro-Jazz aus, ich denke, das kommt irgendwie aus der Türkei oder so, keine Ahnung. Ah, genau, nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Falls jemand auf die Seite vom Jazzfest möchte, also der Link ist www.jazzfest.ba, also für Bosnien. Viel Spaß, gibt es auch auf Englisch, also schaut euch mal um und wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Vielleicht sehen wir uns. Euer Rumvagabund. Das war es dann von mir. Ich hoffe, ihr habt das genossen. Also Merchan Dede oder Merkan Dede oder wie auch immer das ausgesprochen wird, mit dem Song Tutsak. Ihr könnt ihn auf YouTube hören und ihr könnt auch auf ihrer Website die ganzen Alben kaufen. Also ich werde das in ein paar Tagen live sehen dürfen können. Und ich spreche über die, da diese von den ganzen Konzerten die allerteuersten waren, also strich die bekannteste Band vom ganzen Jazzfest Sarajevo. Ich hoffe, euch hat diese fauvistische Folge nicht allzu sehr aus der Ruhe gebracht, denn normalerweise spreche ich ja ohne so viel Musikbegleitung im Hintergrund. Und naja, ich verbleibe mit einem Servus wieder mal und bis bald, euer Rumvagabund.